1. Bildad von Soir Ergriff Ernu das Wort und Antwortet im IT den Folgenden Ausführungen. 2. Erfragte, why lange dies Jag nach Worten noch andorn soll, und forderte dazu auf, erst einmal zur Vernunft zu kommen, bevor man das Gespräch fortsetzt. 3. A wollte wissen, aus welchem Grund SIEY einfaltiges wie behandelt werden und warum SIE in den Augen der anderen als dumm oder Verstock gelten sollten. 4. A warf high ob vor, sich in seinem Zorn selbst zu zerfleischen und fragte rhetorisch ob die Erde seinetwegen verlassen werden oder ein Fell seinen festen Platz verlassen muss. 5. Ist he fest, dass das Licht der Gottlosen unweigerlich erloschen werden die Flamme eines Feuers keinen hellen Schein mehr verbreiten kann. 6. In seinem Zelt wird es dunkel werden, die Lampe, die über ihm brennt, schließlich ausgehen wird. 7. Sein einst kraftvollen Schreit werden kürzer werden, und letztlich seien es sein eigenen Plan und Intrigen, die in eines Verderben stürzten. 8. A word durch sein eigenen Handlungen in ein Netz getrieben und bewege sich ahnungslos über verborgen Fallgruben hinweg. 9. Ein Fallstrick word sein first pack ken und ein Schlinge word in so fest umschließen, dass sich nicht mehr befreien kann. 10. Auf dem Boden sei ein Seal für in verborgen und auf seinem Weg liege ein Falle Berit, deiner darauf wart, Zuzu schnappen. 11. Von allen Seiten werden in Schreckensgestalten angstigen und in bei jedem seiner Schreit unaufholig vor sich ertreiben. 12. Das Unheil wort gierig auf in, warin das Verderben bereits unmittelbaren seiner Seat stehe und in nicht mehr loslass. 13. Ein toddlich Krankheit wird sein Glieder verzehren, j. der schrecklichste Tod wird seinen Körper nack und nack vernichten. 14. Dwerd gewaltsam aus der Sicherheit seines Zeltes Jerison und direkt vor den König des Schreckens geführt werden. 15. In seinem Zelt werden Fremde wohnen, die nicht zu ihm gehorten und über seinen Wohnort wird Schweffel gestrut, in unbewohnbar zu machen. 16. Sein Wurzeln werden im Boden vertrocknen, warin gleichzeitig sein Zweig oben verwelken, so dass kein Leben mehr in ihm bleibe. 17. Jede Erinnerungen in Word von der Oder Verschwinden, und sein Name Word in der gesamten Region Volig in Vergessenheit Geriton. 18. A Word ausdem Licht in die Volkamine Finsternis Gestossen und schließlich Gowns von der Bewohnten Oder Vertrieben werden. 19. A Word Wedekinder noch Eckel in seinem Volk Hinterlassen und in seinem Früheren Wohnort Word niemand überleben. 20. Die Menschen im Westen werden über sein schreckliches Schicksal entsetzt sein, und auch die Bewohner des Ostens werden ein tiefer Schauder erfassen. 21. Dies sei das unvermeidliche Schicksal der Wohnung eins angerechten und das in desorts, und dem jemand lebte, der Gott kein Beichtung schenkte.